Ich muss vielleicht erstmal noch eine kleine Geschichte erzählen, weil beinahe wäre es so gekommen, dass ich heute nicht podcasten konnte. Ich wäre gestern fast echt ohne Scheiß beinahe gestorben. Das ist kein Witz. Ich hatte gestern also wirklich einen beinahe Autounfall. Was aber auch nur deswegen passiert ist, weil wir gestern Abend dann spontan im Kino gewesen sind und dann nachmittags zum Kino gefahren sind, um die Tickets vorzubestellen. Und mein Kumpel fuhr dann die Straße zum Parkplatz runter und bog in die Straße ab und es war halt kein Gegenverkehr, also aus dem da war nichts und da war kein Gegenverkehr und auf einmal guckte ich dann auf die andere Spur und dann kam uns echt noch ein Auto entgegen, plötzlich aus dem Nichts, da kam ein Auto aus dem Nichts und ich habe dann meinem Kumpel gesagt, vorsichtig, da kommt einer. Der hat dann hart gebremst, das quietschte also auch ordentlich, plötzlich machte es dann so bopp. Also wie so bopp, ne? Als wenn da noch irgendwas getroffen wäre. Wir haben dann auch alle angehalten. Mein Kumpel ist ausgestiegen, hat die beiden Autos nachgeguckt und hat den Typen dann ohne Witz gefragt, du bist keine 50 gefahren, oder? Und der Typ so, nee, 110. Und ich saß auf dem Beifahrersitz und ich war wach. Also ich war wirklich wach in der Situation. Und habe dann also so mein Leben vor meinem inneren Auge, das ist übrigens kein Witz, mein Leben schon so vom inneren Auge vorbei rauschen sehen, so die spannendsten Momente, ja, besonders viel war das nicht, deswegen war es auch schnell wieder vorbei. Im Grunde genommen wäre ich gestern beinahe draufgegangen. Das war beinahe, was heißt beinahe draufgegangen, aber das wäre ein beinahe Autounfall gewesen und das nur, damit wir gestern Abend schon Avengers gucken konnten. Na? So wichtig ist mir mein Nerdtum, dass ich mich in Lebensgefahr begebe. Herzlich willkommen bei Nerd, dem diskordianischen Comic-Podcast. Ich bin der Gott sei Dank noch lebende und unversehrte nach dieser Autounfahrt unversehrte Steffen. Und heute ist es tatsächlich Sonntagmorgen. Normalerweise nehme ich die Sendung ja immer so samstags abends auf. Aber wir waren gestern Abend im Kino. Das hatte ich ja eben auch schon gesagt. Wir haben gestern Abend Avengers geguckt. Ich werde in dieser Sendung nicht auf den Film eingehen, oder irgendwie keine Review machen oder nichts, weil ich wüsste echt nicht, was ich über diesen Film erzählen sollte. Aus dem ganz einfachen Grund, die haben alles richtig gemacht. Ich muss da nicht drüber reden. Guckt euch den Film an. Das war 2 Stunden. Also ich habe das wirklich endlos genossen, was da passiert ist. Und ja, damit ist das Thema für mich einfach durch. DC, ihr könnt einpacken. Na, das Geld, was ihr in die nächsten Filme stecken wollt, packt's in die Klassenkasse, fahrt nach Berlin oder nach London auf Klassenfahrt oder irgendwie sowas. Ne, weiß nicht, geht in die Oper oder geht ein Musical gucken oder keine Ahnung, fahrt Doppeldeckerbus in London. Na, also das Geld könnt ihr euch eigentlich sparen. Ihr braucht die Filme nicht mehr machen. Der Drops ist für euch gelutscht. Da kommt ihr einfach nicht mehr dran. Mehr möchte ich zu dem Thema nicht sagen. Genau. So. Dann geht's los mit meinen Themen. Ich möchte mir heute angucken Convergence, die Wochen 2 und 3. Da gucke ich mir nochmal ein Satzhefte an. Dann rede ich über Unbeatable Squirrel Girl Nummer 4. Das hat mir sehr gut gefallen. Dann geht's um die Filme, die Valiant jetzt demnächst plant. Dann habe ich mir den Trailer angeguckt zu Justice League Gods and Monsters. Das könnte sehr spannend werden. Und dann geht es nochmal ein bisschen in die Previews. Da gibt es auch nochmal 2 ganz interessante Themen. Los geht's mit Convergence Woche 2 und 3. Und da ist es also tatsächlich so, dass ich von Convergence ja in den ersten beiden Wochen, sage ich jetzt mal, also im 0 und 1, jetzt nicht so bombenbegeistert gewesen bin, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Ich habe dann Ausgabe 2 gelesen und meiner Meinung nach macht Ausgabe 2 dann schon wieder sehr viel richtig oder richtiger. Zuerst bekommt man so ein bisschen erzählt, woher kommt Dick Grayson, was ist ihm auf Erde 2 da auch passiert, um so ein bisschen auch die Motive dieser Figur verstehen zu können. Ja, das ist insofern ganz interessant, weil es wohl so aussieht, als würde Dick Grayson der nächste Batman werden und dann eben Thomas Wayne beerben. Und so fokussiert sich die Geschichte hier also tatsächlich ein kleines bisschen auf ihn. Die Gruppe trifft dann wieder auf oder eben weiterhin auf Telos, der den Ganzen dann nochmal der Gruppe dann eben nochmal weiter erklärt, was es mit Convergence überhaupt auf sich hat und wozu er diesen Planeten da aufgebaut hat und alles. Und die Erde-2-Truppe stellt sich dann Telos auch so ein bisschen entgegen. Telos lässt die dann aber auch tatsächlich alleine. Die Gruppe trennt sich dann So die eine Hälfte der, oder ein Teil der Gruppe geht dann eben tatsächlich los und erforscht den Planeten und Thomas Wayne findet halt eben eine Betthöhle, die er dann irgendwo unter einer Straße vermutet, weil er selber auch eben in Gotham selber mal eine Betthöhle gebaut hat. Und da gibt es dann tatsächlich einen sehr schönen Moment zwischen diesem Erde 2 Batman und den Charakteren eben von dieser Realität. Ich vermute, dass es irgendwie eine Pre-Crisis-Realität ist, weil wir hier auch Oracle haben, Pre-Zero-Hour haben auf jeden Fall, oder irgendwie sowas. Also wir haben hier Oracle, gibt auch eine interessante Begegnung zwischen Oracle und Dick Grayson. Und was ich in dem Bezug noch ganz spannend finde, ist eben auch, dass eben Alfred tatsächlich mit so Konzepten wie Multiverse und sowas vertraut ist. Das wird hier auch noch sehr, sehr schön dargestellt. Wie soll ich sagen, also dieser Moment, auch dieses Treffen zwischen den beiden Batmans, das hat mir sehr gut gefallen. Das wird also schön nochmal ausgespielt. Wie gesagt, ich fand dann tatsächlich Ausgabe 2 irgendwie stimmiger als die ersten beiden Ausgaben. Das hat mir also tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, dieses Heft zu lesen. Und ich war schon so ein bisschen enttäuscht über mich selber, dass ich über die ersten beiden Wochen so ein bisschen hergezogen bin und gar nicht gesehen habe, was das, was die Serie eigentlich für ein Potenzial bietet. Ich wusste ja noch nicht, was in Woche 3 kommt. Woche 3 setzt praktisch auch wieder nahtlos an Woche 2 an. Die Gruppe ist eben auf Deimos getroffen. Das ist der Schurke aus den Warlord-Comics. Gleichzeitig greifen eben die Drohnen von Brainiac an, oder ja, eben diese Brainiac-Drohnen. Diese Erde-2-Gruppe muss sich dann eben diesen Drohnen gegenüberstellen. Und ja, wie soll ich das sagen? Es ist so, es ist wirklich ein sehr gemischtes Gefühl für dieses Heft. Es hat sehr, sehr viele coole Elemente. Einerseits macht man die Bekanntschaft mit Nightwing und Flamebird. Nightwing nicht zu verwechseln mit Dick Grayson Nightwing, sondern das ist der Nightwing aus Kandor und eben auch der Flamebird aus Kandor. Die sieht man hier, dann hat man praktisch die Schurken aus Grant Morrisons Batman Comics, die hier auftauchen, gegen die dann auch Thomas Wayne antreten muss. Das sind so kleine Elemente, die mir hier also wahnsinnig gut gefallen. Ich will nicht so viel verraten, aber im Grunde genommen spielt es sich genau so aus, wie das bei solchen Serien immer mal ist. Diese Elemente werden angedeutet, diese Elemente werden gezeigt und dann im gleichen Moment wieder weggenommen. Dass man einfach überhaupt keine langfristige, beziehungsweise gar keine Möglichkeit hat, mit diesen Elementen langfristig zu spielen, sondern im Grunde genommen damit auch so ein Stück weit alleine gelassen wird und sich auch freut, diese Elemente zu sehen. Und dann im gleichen Moment eigentlich zu wissen, okay, was auch immer demnächst in den nächsten 5 Wochen oder sowas auch an Elementen dazukommt, sie werden einem dann wieder sofort auch genommen und nichts davon ist irgendwie beständig und es ist also alles, ja, es ist alles so temporär halt immer nur. Dafür wird halt daran gearbeitet, Dick Grayson weiterhin eben zu Batman zu machen, ihn also auch auf Batman-Schurken zu treffen, so muss man sagen. Es gibt hier auch wirklich Elemente, die wahnsinnig meta sind und wahnsinnig interessant ausgespielt werden, aber im Grunde genommen sind das alles nur so kleine Hinweise, so, das ist immer noch dieser Fanservice, der hier betrieben wird. Die Sache, eine Sache, die mir wahnsinnig negativ aufgestoßen ist. Eine Doppelseite hier in diesem Heft wird tatsächlich doppelt verwendet. Also man hat wirklich eine Doppelseite, die so ein bisschen wie eine Montage wirkt, wo die Drohnen eben angreifen und die Erde-2-Helden dann eben dagegen kämpfen. Und beim ersten Mal hat man dann tatsächlich Sprechblasen, die ja so die Perspektive der Drohnen darstellt und von Telos so ein bisschen darstellt. Und das zweite Mal, wo diese Doppelseite genutzt wird, hast du die Perspektive der Superhelden eben von Erde 2, die dann hier eben dann auch miteinander kommunizieren. Und meiner Meinung nach ist das ein Stück weit, man kann das als Stilmittel ansehen. Mir ist es wahnsinnig negativ aufgefallen, weil das auf mich einfach so diesen Eindruck erweckt, dass man irgendwie noch 2 Seiten Platz hatte und nicht wusste, wie man sie füllt. Und da hat man eben diesen Kniff angewendet, eben so eine, ja, wie soll ich das sagen, so eine doppelt gemoppelte Doppelseite praktisch. Das hört sich aber auch gut an. So eine doppelt gemoppelte Doppelseite hier einfügt, um einfach vielleicht das Heft noch ein bisschen zu strecken. Was bis jetzt in den ersten 3 Heften passiert, das hätte man locker auch in 2 Heften erzählen, oder in 4, wir sind ja schon mit der Ausgabe 0 bei 4 Heften, das hätte man auch locker in 2 Heften erzählen können. Oder, wie ich das immer noch sehe, als ja Verlängerung von Earth 2 World's End, eben innerhalb dieses Convergence-Events. Was mir halt immer noch fehlt in diesem Event ist, wie gehen die Superhelden in diesen Städten mit dieser Situation um. Und das ist eine Sache, die bekommt ein Leser, der nur die Convergence-Hauptserie liest, kaum mit. Also das wird immer nur so ein bisschen angedeutet, hier beispielsweise in Kendor oder eben auch mit Deimos in Skartaris oder, was ich noch gar nicht erwähnt habe, eben auch mit diesen zeitreisenden Charakteren, weil, was wir wissen aus Futures End, wissen wir ja, dass Brainiac auch unbedingt nach Vanishing Point möchte. Und man macht hier also auch die Begegnung mit Monarch und Per Degaton heißt der, oder Per Degato, ich bin mir gerade unsicher, dieser zeitreisende Nazi. Und mit dem macht man hier nochmal kurze Bekanntschaft, sind noch ein paar andere Charaktere. Und es wird angedeutet, dass da noch mehrere zeitreisende Charakteren halt eben so ein bisschen auch versteckt werden. Ich weiß nicht, ist das hier, das ist glaube ich die Schwester von Booster Gold, die hier im Hintergrund noch ist, Michelle glaube ich. Booster Gold selber kann man hier so angedeutet sehen, dann ist hier noch, aber im Grunde genommen ist das alles so ein bisschen, ist das alles so ein bisschen Fanwank auch und also da auch weiterhin wird da eben weiter mitgespielt. Ja, so Charaktere im Hintergrund aufblitzen zu lassen, Figuren zu zeigen, die im Grunde genommen für die Handlung keine Relevanz haben oder zumindest in dem Moment noch keine Relevanz haben. Man muss also wirklich abwarten, wie sich das im Grunde genommen dann auch langfristig darstellt, aber so wie das momentan halt aussieht, ist das alles sehr inkonsistent, genau. Von den einzelnen Heften möchte ich mir heute, also jeweils aus Woche 2 und Woche 3, jeweils zwei Hefte angucken. Auf der einen Seite Justice League International, Nummer 1 von Ron Mars geschrieben und von irgendwem gezeichnet. Das tut jetzt auch nichts zur Sache, es gezeichnet hat, weil es also da eher oft meiner Meinung nach auf den Autor ankommt. Ron Mars trifft einfach nicht den richtigen Ton. Also mir ist das hier zu ernst, mir ist das hier zu sondereinsatzmäßig. Das ist ein rundes, solides, tolles Superheldenheft, aber im Grunde genommen fehlt mir hier so ein bisschen dieser Ton, dieser Kubi-Kubi-Kubi Justice League, die das hier auch tatsächlich ist. Ne? So ziemlich alle außer Booster Gold sind tatsächlich dabei. Man sieht hier also auch wieder, wie sind die Charaktere in dem Jahr zurechtgekommen, als eben diese Kuppel über der Stadt war. Das ist hier, glaube ich, Pre-Zero Hour Metropolis in dem Fall. Und die Figuren bekommst dann am Ende mit den Figuren aus Kingdom Come zu tun. Es gibt ein paar optische Rückbezüge auf Justice League International, aber im Grunde genommen hat es mit der Justice League International aus Anfang, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre kaum noch was zu tun. Mein Highlight-Heft bis jetzt tatsächlich kommt eben auch aus Woche 2, nämlich Supergirl Matrix. Das ist geschrieben von Keith Giffen. Den hätte ich mir tatsächlich gewünscht bei Justice League International, dazu ist es nicht gekommen. Keith Giffen lässt Supergirl Matrix gegen Lady Quark und Lord Vault antreten. Das sind zwei Charaktere, die man damals für die Crisis und Infinite Earth extra erfunden hat, um so ein bisschen Kanonenfutter zu haben. Um zu zeigen, okay, hier ist ein Multiverse und dann hat man einfach eben Erde 6 erfunden und hat diese Realität dann tatsächlich gekillt. Aber damals schon geplant, Lady Quark auch weiterhin zu benutzen. Das kann man beispielsweise auch mal nachlesen in so einer Kolumne von Dick Giordiano, der dann eben damals auch schon sagte, wir haben mit dieser Figur noch einiges geplant. Und Lady Quark wurde dann später ja auch in Keith Giffens Legion Comics dann auch eine relativ zentrale Figur. Was ich ganz schön finde, ist, dass hier mit Lady Quark und Lord Vault tatsächlich zwei Charaktere gezeigt werden, die ein bisschen dysfunktional sind, also eher auch so eine gezwungene Heirat miteinander haben und sich also genauso wie es für Keith Giffen typisch ist in solchen Comics, dann also auch eher miteinander auseinandersetzen müssen, als eigentlich mit Supergirl Matrix. Supergirl Matrix ist ultra süß, also ich finde das unheimlich niedlich, wie sie immer mit ihren großen Augen und ihren roten Lippen, also unheimlich hübsches Mädchen, ne, dann immer auch so ein bisschen ja, so leicht naiv dann tatsächlich durch dieses Abenteuer strumpelt und was ich mir für Justice League International gewünscht hätte, so auch dieses Spielen mit Mimik und Gestik und dieser Ton eben auch, das findet man also hier tatsächlich in Supergirl Matrix. Es ist sehr goofy, es ist sehr bunt. Das ist so ein bisschen auch der Ton, den ich in den letzten 3,5 Jahren No 52 extrem vermisst habe. Und den bekommt man halt hier, ohne dass es so aufgesetzt wirkt wie bei Justice League 3000, was Max und ich ja damals auch ziemlich durch den Kakao gezogen haben, weil die Serie war halt nicht gut und es war halt auch noch nicht abzusehen, dass das eben noch so ein Rückbezug auf Justice League International sein würde. Diese Entwicklung ist ja erst seit ein paar Monaten in vollem Gange. Das nächste Heft kommt dann aus Woche 3, das ist Adventures of Superman Convergence eben. Das ist eine Geschichte, die ist komplett losgelöst von diesem Convergence-Konzept. Also hier ist es definitiv nicht so, dass die Charaktere einfach nur einer anderen Realität gegenübergestellt werden, sondern tatsächlich erleben Supergirl, in dem Fall Pre-Crisis Supergirl und Pre-Crisis Superman, ein Abenteuer komplett losgelöst vom restlichen Konzept. Die gehen in die Phantomzone in der Hoffnung, dadurch einen Weg aus ihrer eigenen Stadt zu finden. Das ist ein sehr, sehr, sehr tolles und toll geschriebenes Abenteuerheft, was sich dann also von den paar Convergence-Heften einfach insofern abgrenzt, dass man dieses Konzept einfach dann fallen lässt und die Figuren einfach in eine andere Situation bringt. Super gezeichnet, spannend geschrieben. Dann mein zweites Highlight in dieser Woche ist Convergence Justice League of America Nummer 1. Hier haben wir es zu tun eben auch mit der Pre-Crisis Justice League, also die Justice League Detroit praktisch. Mit Aquaman-Vibe, Steel, wer ist da noch drin? Wichsen und so weiter und so fort. Das wird ganz toll dargestellt, dieses Heft. Das ist knallbunt, fast schon neonartig, gezeichnet eben von Chris Cross. Jetzt habe ich hier schon wieder so einen Vogel im Hintergrund. Ich hoffe, dass ihr den nicht hört. Manchmal zeichnet er die Gesichter also sehr, weiß ich nicht, so viele Linien im Gesicht zeigen oft einfach auch, dass Figuren sehr alt sind. Und es gibt so eine Einstellung mit Gypsy, wo sie einfach extrem alt wirkt durch die ganzen Linien in ihrem Gesicht. Und das ist tatsächlich einmal ein Problem, aber ansonsten gefällt mir dieses Heft also alleine optisch sehr, sehr gut. Das ist ein ganz grundsolides Superheldenheft. Das sind Geschichten, die habe ich in der New 52 einfach vermisst. Man trifft hier also wirklich den Ton der alten Justice League Hefte. Im Grunde genommen geht Convergence in den Wochen 2 und 3 wirklich einen sehr guten Weg. Also die Einzelhefte fangen an, zumindest die paar, die ich gelesen habe, fangen an, mir auch Spaß zu machen, weil man sich in den ersten 2 Wochen so ein bisschen auf die Fanlieblinge konzentriert hat, eben Wally West zurückzuholen, Donner Troll dann auch zurückzuholen und so weiter und so fort. Also die Titans und dann eben auch Wally West zurückzuholen. Und von diesem Konzept geht man jetzt in den Wochen, also gerade in Woche 3 so ein bisschen ab, indem man so ein bisschen so die etwas älteren Sachen auch zurückholt, so gerade so die Sachen Anfang der 80er Jahre, die hier also tatsächlich auch zum Tragen kommen. Und mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Also ich habe da wirklich Bock drauf gehabt. Gerade die vergangene Woche hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht bei Convergence. Und wie gesagt, zwischendurch gibt es immer nochmal so Perlen wie Supergirl Matrix, dass ich also jedem einfach mal empfehlen kann, der jetzt vielleicht auch Convergence überhaupt nicht liest. Holt euch einfach mal diese beiden Hefte. Guckt nach, wie es ist. Ich kann jetzt schon mal an dieser Stelle ankündigen, dass ich diese Convergence-Reviews noch genau eine Woche mache, also genau noch nächste Woche in der Sonntagsfolge besprechen werde. Danach werde ich nur noch die zentrale Serie besprechen, weil ich ja zu der Serie dann selber ja oder zu den einzelnen Heften gar nicht mehr so viel sagen kann, weil sich das ja nicht mehr ändert. Dementsprechend dieser Fokus auf Convergence, der wird noch genau eine Woche sein und danach werde ich mich nur noch um die Hauptserie kümmern. Nur um das schon mal anzukündigen. Ich möchte noch ein paar Worte verlieren über ein Marvel-Heft, nämlich Unbeatable Squirrel Girl Nummer 4. Da habe ich mich jetzt sehr drüber gefreut, über dieses Heft. Ich habe die Serie gelesen, in der Erwartung, ein etwas anderes Superhelden-Comic zu lesen. Was ich bekommen habe, war der Fokus aufs Privatleben der Figur. Das hat mich ein bisschen gestört, dass es einfach so wenig Superhelden-Tätigkeit in den ersten 2 Heften auch, glaube ich, tatsächlich gab, weil man wohl erstmal die Figur vorstellen musste. Sobald aber irgendwie so der Kampf angefangen ist oder auch so die Auseinandersetzung startete zwischen Squirrel Girl und eben Galactus, hat die Serie ein bisschen an Fahrt aufgenommen. So Squirrel Girl ist ja so der legendäre Charakter. Sie hat ja wohl mal irgendwann Thanos K.O. geschlagen, was ich selber nie gelesen habe. Aber das ist so diese Legende um diese Figur, die immer mal wieder auch erwähnt wird. Damit wird also so ein bisschen kokettiert auch, dass ein eigentlich sehr, sehr seltsamer und auch ein bisschen absurder Charakter dann eben auch so kräftig und stark ist. Die vierte Ausgabe konzentriert sich tatsächlich auf diese Auseinandersetzung Galactus und Scribble Girl. Also man hat also wirklich drei Hefte gebraucht, um sie erstmal auf den Mond zu bringen, um Galactus und sie erstmal zusammenzuführen. Und im Grunde genommen besteht ihre Auseinandersetzung mit Galactus natürlich aus Dialogen, weil sie ist halt zwar, ich glaube, proportional genauso stark wie ein Eichhörnchen, also eben auf ihre menschliche Größe gerechnet, aber im Grunde genommen hat sie natürlich gegen eine Figur wie Galactus gar keine Schnitte. Und Galactus wird ja wirklich tatsächlich meistens also mit Überzeugung, mit Moral, im Dialog auch tatsächlich besiegt. Und Squirrel Girl macht das auf eine sehr, sehr geschickte Art. Das ist auch so ein Faktor, der mir sehr gut gefällt. Squirrel Girl ist einfach jetzt auch nicht dieses süße Mädchen, als dass man sie in den letzten paar Jahren immer mal dargestellt hat, sondern sie ist wirklich, sie sieht halt auch aus wie ein Eichhörnchen so ein bisschen mit ihren Zähnchen und dem Schweif eines Eichhörnchens, den sie dann in ihrer Hose versteckt und dann einen unheimlich dicken Arsch hat, wo ich dann auch manchmal so denke, okay, ne, vielleicht finden das Leute, die auf Hintern stehen, auch ganz lustig, aber naja, gut. Im Grunde genommen geht man auch hier wirklich den Weg, sie so ein bisschen eichhörnchenartiger aussehen zu lassen in der Zeichnung. Was mich am Anfang noch ganz gut amüsiert hat, aber was ich dann im Endeffekt sehr anstrengend fand, waren eben die Anmerkungen des Autors am unteren Bildrand. Das fand ich die ersten zwei Ausgaben, vielleicht die ersten drei Ausgaben noch ganz witzig. Jetzt in der vierten Ausgabe war es auch mal gut damit, weil einen das, man muss es nicht lesen, ne? Aber man liest es halt dann trotzdem mit, weil man hat hinterher nur noch die Möglichkeit, das Heft nochmal ganz durchzuklicken, um es dann im Zweifelsfall nochmal mitzubekommen, und dann hat man vielleicht gerade den Gag nicht verstanden oder keine Ahnung, und es zieht einen halt jedes Mal raus. Also dieser Kommentar unten am unteren Bildrand, der zieht einen wirklich raus. Ich fand es bei dem Autor, ich habe jetzt gerade mal wieder nicht aufgeschrieben, ich sollte anfangen, mir aufzuschreiben, wer die Hefte schreibt. Der Autor hat das aber auch gemacht bei seinen Heften, die er für Original Sins geschrieben hat. Tatsächlich, das war eine Anthologie-Serie während Original Sin, und der gleiche Autor hat eben die Sequenzen geschrieben mit den Young Avengers. Da war das noch halbwegs lustig, und da war das auch für mich zumindest noch neu. Das Cover ist noch erwähnenswert, weil es in so einer 16-Bit-Grafik ist, wie so ein Beat'em-up. Das ist ein sehr, sehr cooles Cover, das gefällt mir sehr gut. Und also wirklich eine Empfehlung wert, allein schon wegen dieses Videospielcovers. Im Grunde genommen ist Squirrel Girl an dieser Stelle für mich wirklich zu Ende, weil ich sage so, ich habe mit dieser Figur jetzt alles gesehen, was man mit ihr machen kann. Das wäre jetzt so ein Selbstläufer wie Deadpool. Deadpool dreht sich ja im Grunde genommen auch immer nur wieder im Kreis und ja, er ist der Söldner und er hat diesen Humor und er weiß, dass er eine Comicfigur ist, bla bla bla bla bla. Ne? Man hat ja auch nicht wirklich was Neues. Man kriegt kaum noch was Neues in diese Figur rein, und für mich ist es tatsächlich mit Squirrel Girl an dieser Stelle also auch wirklich gut gewesen, nach vier Heften. Meiner Meinung nach ist das ein guter Punkt, auszusteigen. Also wenn ihr euch das erste Trap Paperback holt, je nachdem, was da an Umfang auch tatsächlich drin ist, das reicht für mich tatsächlich. Also diese vier Hefte haben für mich den Charakter Squirrel Girl zu Ende erzählt. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Für mich ist hier an dieser Stelle also auch ausgesquirrelt. So, dann habe ich noch ein paar Themen. Nämlich einerseits das Thema, dass Valiant jetzt wohl einen Deal gemacht hat mit Sony. Es wird wohl 5 Filme aus dem Valiant-Universum geben. Nämlich wohl 2 Harbinger-Filme und dann eben 2 Filme mit Bloodshot. Und das Ganze endet dann eben in einem schönen Crossover namens Harbinger Wars. Ich habe die Comics dazu gelesen. Wenn die das hinkriegen, die Filme gut auf die Leinwand zu bringen, kann das ein großer Spaß werden. Für mich war das sowieso ein No-Brainer, warum man diese Harbinger-Geschichte nicht mal zu einem Film macht. Das kommt jetzt tatsächlich. Los geht's, glaube ich, 2017. Ist für mich auf jeden Fall ein großer Grund zur Freude. Und dann habe ich noch einen Trailer gesehen, nämlich den Trailer zu Justice League Gods and Monsters. At least 50 dead in the Embassy Massacre. And not just dead, dismembered, burnt alive, sucked of their blood. A virtual house of horrors. But what about our terrorist organization? What about the Justice League? If I deliver justice with a heavy hand, it's because I've been on the receiving end. Maybe they're warning us to stop the project. Fair play's already done, Savannah. I want you to know that forensics is further implicating the Justice League in these murders. Get out of my house. We're being framed. Someone's actually trying to frame the Justice League. Who would have the balls? If you are under the impression that we're surrendering, let me relieve you of that notion. Justice League Gods and Monsters ist ein neuer Animationsfilm eben von Bruce Timm. Gibt es ja eigentlich mehrere im Jahr. Ich glaube, mindestens 2 Filme im Jahr sollen ja jetzt immer auch erscheinen. Und Gods and Monsters geht einen ganz eigenen Weg, der eben so noch nicht da gewesen ist. Man nimmt also wirklich kein Comic-Heft, man geht nicht hin und verfilmt irgendwas, was schon mal da gewesen ist, sondern nimmt einfach neue Figuren, eine neue Ausrichtung für die Justice League. Man hat die 3 Charaktere, Batman, Superman, Wonder Woman, aber ihre Herkunftsgeschichte ist anders. Superman ist General Zod, Batman ist Kirk Langstrom. Comic-Fans wissen, der Typ ist Man-Bat, das heißt, Batman ist hier ein Vampir, was ich ganz interessant finde, und Wonder Woman ist hier entsprechend die Tochter von Orion und Becker, was ich total wahnsinnig lustig finde, also dann auch tatsächlich einen Fourth-World-Charakter als Wonder Woman zu haben. Das Ganze ist eher so ausgerichtet wie die Authority, also sehr düster und sehr extrem. Es ist also eine Herangehensweise an die Justice League, wie man sie sich vom Ton her vielleicht lange gewünscht hat. Es ist nicht dieses brutal um der Brutalität willen, sondern es ist einfach tatsächlich so eine rotzige und ja, wie soll ich das sagen? Es gibt ein englisches Wort, das heißt so sassy. Also wirklich so, ne, wir wollen euch beschützen und ihr geht uns so komisch an, ne? So wirklich so wie die Authority tatsächlich. Und ihr habt den Trailer gesehen und mir ist also wirklich der Mund offen stehen geblieben, weil das so großartig ist. Los geht's, ich glaube, diesen Sommer, also irgendwann etwas später diesen Sommer, es wird ab Juli dann wohl auch Comics dazu geben. Erstmal von Batman und Superman, wahrscheinlich auch um den Film nochmal so ein bisschen zu bewerben, weil das ja die Figuren sind, die bei DC gerade auch so ein bisschen hochgepusht werden, außerhalb der Comics eben. Ob es noch ein Wonder Woman Einzelheft gibt, weiß ich nicht. Also da habe ich jetzt noch nichts zu gesehen, aber eben diese beiden Hefte dann ab Juli, vielleicht gibt es im August dann nochmal eins mehr. Ebenso wird es 3 Web-Episoden wohl geben, die auf den Film hinführen. Vermutlich auch, weil es sind drei Mitglieder der Justice League und dann eben auch 3 Episoden, vermutlich dann eben auch, um die Figuren darzustellen, ihre Origin und so weiter und so fort und dann auch die Zusammenführung zur Justice League zur neuen. Ich bin da sehr gespannt drauf, vor allem, weil ich jetzt seit ein paar Jahren gar nicht mehr so konsequent jeden Justice League-Film oder jeden DC-Film mir angucke, weil nach Justice League War war ich einfach so extrem ermüdet von dem ganzen Konzept. Naja, also die New 52 Comics zu verfilmen, habe ich von vornherein nicht unbedingt für eine gute Idee gehalten. Ich habe auch Throne of Atlantis noch nicht gesehen, ich habe auch diese beiden Damien-Filme noch nicht gesehen. Das geht mir also auch so ein bisschen am allerwertesten vorbei, aber auf diesen Film freue ich mich tatsächlich, der hat genau diesen Ton tatsächlich, der mir auch wirklich gefällt. Genau, das also entsprechend Justice League Gods and Monsters. Ich habe noch eine Preview, oder 2 sogar. Und zwar hatte ich ja beim letzten Mal über Giant Size Little Marvels AVX gesprochen und war mir nicht sicher, ob das eine Ongoing ist oder nicht. Es ist tatsächlich eine Ongoing, also es ist was Regelmäßiges. Während Convergence, das bin ich so auf DC getrimmt, dass ich überall Convergence sehe. Nee, während Secret Wars, also tatsächlich auch eine regelmäßige Serie, das gefällt mir wahnsinnig gut. Genau, da geht's also dann entsprechend dann auch im Juli mit einer Ongoing weiter. Dann habe ich noch eine Preview, nämlich Harley Quinn Nummer 18, eben auch im Juli. Da gibt's einen, in Anführungszeichen, neuen Schurken namens Captain Strong. Und Captain Strong sieht auf dem Cover von Harley Quinn 18 ein bisschen aus wie Popeye. Und was ich in solchen Situationen immer mache, ist, den Namen von neuen Charakteren einfach mal in die DC Comics Database einzugeben und zu gucken, was mir die ausspuckt. Und tatsächlich hatte Captain Strong in 1973 bereits schon mal einen Auftritt in Action Comics, genau nur in dieser einen Ausgabe. Und tatsächlich ist Captain Strong wirklich eine Allegorie von DC auf Popeye. In diesem Heft bekommt Captain Strong seine Kräfte von, ich sag mal grob, außerirdischem Seetang, was von Spinat jetzt auch nicht so weit entfernt ist, und kämpft dort eben gegen Superman. Das Cover von Action Comics Nummer 421, dem entsprechenden Heft, zeigt eben tatsächlich Captain Strong, wie er die Telefonzelle hochnimmt, in der Superman sich gerade umgezogen hat. Und Captain Strong schreit ihn an, was ziehst du dich hier in dieser Telefonzelle um? Das neue Cover von Harley Quinn Nummer 18 zeigt das gleiche Motiv, nur eben dann mit Harley Quinn. Captain Strong fragt sie, warum versteckst du dich in der Telefonzelle? Und Harley Quinn ruft aus, was ist eine Telefonzelle? Und das ist einfach großartig, ne? Dann auch so diese zeitgemäß dieses Zeitgemäße in diese Figur zurückzuholen. Was Harley Quinn einfach seit jeher, das ist Ausgabe 18, die Serie gibt es ja auch schon seit anderthalb Jahren, vielleicht sogar eher schon ein bisschen mehr, was Harley Quinn einfach tatsächlich in dieser ganzen Zeit immer wieder gemacht hat, war, ja, so ein bisschen zweite Reihe Charaktere zurückzuholen, eben auch Ekfu, der hier zum regelmäßigen Supporting Cast gehört. Das Crossover mit Power Girl war ganz, ganz große Klasse, weil man einfach auch gesehen hat, dass man ähnlich wie bei Deadpool, also so Harley Quinn ist ja auch so die, ja, DCs Version von Deadpool, dass man einfach auch den Weg geht und diesen Ton auch wieder treffen kann. Also das ist ganz, ganz große Klasse, was Jimmy Palmiotti und Amanda Conner hier auch wirklich machen. Und also Harley Quinn ist einfach wirklich auch zu Recht immer unter den Top 20 Comics eines jeden Monats zu finden. Das ist oft das einzige DC-Comic, was man derzeit in den Top 20 überhaupt noch findet. Also es hat Monate gegeben, da war selbst Batman nicht in den Top 20 oder nur ganz knapp. Und Harley Quinn verkauft sich für DC im Moment wirklich am allerbesten. Und deswegen ziehen die diesen etwas lustigen Ton auch so ein bisschen durch. Was man an Harley Quinn auch gut sehen kann, und das ist so meine Botschaft an Leute, die immer behaupten, ja, ihre Figur sei in der und der Serie nicht richtig getroffen worden. Die Harley Quinn in ihrer eigenen Serie ist eine ganz andere Figur als die Harley Quinn in der Suicide Squad. Das ist eine ganz andere Figur als die Harley Quinn in irgendwelchen Batman-Comics. Das ist was ganz Eigenes, ein ganz eigener Charakter. Und eigentlich ist das ja auch genau das, was DC erreichen möchte, nämlich die Charaktere von ihrer eigenen Kontinuität so ein bisschen zu befreien und einfach nur so ein Serienkanon zu erschaffen und eine Figur in diesem Serienkanon konsistent darzustellen. Und das erreichen sie bei Harley Quinn wirklich mit Bravour. Die Harley Quinn in der Suicide Squad ist eine ganz eigene Figur gewesen. Und oder ist es ja immer noch. Und man darf einfach nicht hingehen und diese Harley Quinn-Serie mit dem vergleichen, was in Suicide Squad passiert, weil das ist ein ganz anderer Charakter. Ich hatte das Max früher auch schon mal gesagt, der sagte, nee, ich lese Geoff Johns Justice League nicht so gerne, weil Batman da ist da so doof dargestellt. Wo ich ihm auch ganz klipp und klar gesagt habe, sieh das doch einfach als eine ganz andere Version von Batman an. Das ist die Justice League-Version, die auch eben in Relation steht zur Justice League. Und der Batman in seinen eigenen Heften steht in Relation zu seiner eigenen Welt. Und eben genauso ist das hier bei Harley Quinn, die in diesen Heften auch eben Abenteuer erlebt, die auch mit den Abenteuern in der Suicide Squad komplett ja im Gegensatz steht. Das kann ja gar nicht alles gemeinsam passieren, weil sie ja ein Privatleben hier auch hat und ihre Heldin in ihre Tätigkeit als Anti-Heldin oder Schurkin in den Suicide Squad Heften passt da ja auch überhaupt nicht rein. Es wird ja auch nicht erwähnt, ich bin mal eben 5 Tage weg und mach mal irgendwelchen Suicide Squad-Kram, sondern im Grunde genommen sieht man sich die ganze Zeit irgendwie Rollschuh fahren und daten und dann kommt Poison Ivy vorbei und die machen rum. Das beißt sich total mit den Geschichten, die sie eben in der Suicide Squad erlebt. Und ich finde das unheimlich, unheimlich schön zu sehen, dass dieses Konzept jetzt schon für DC aufgeht. Ich hoffe, dass sie das nach Convergence auch gut hinbekommen. Mit anderen Serien bleibt nochmal abzuwarten, weil mein Fokus geht nach Convergence. Das ist auch so meine Bottomline für Convergence, auch vielleicht jetzt schon so ein bisschen nach 4 Wochen so ein Zwischenfazit zu ziehen. Also nach Convergence ist für mich bei DC einfach dann auch wirklich größtenteils Schluss. Was ich natürlich vergessen habe zu erwähnen ist, ich werde natürlich auch Harley Quinn weiterlesen, gerade mit dieser Ausgabe 18. Das ist ein Kauf, das ist ein Muss, also das muss man wirklich gelesen haben, wenn man sich auch nur ein bisschen für diese Art von Comics interessiert und Harley Quinn macht das also wirklich mit Bravour. So, das war jetzt auch genug Nerd für heute. Gibt's noch irgendwelche Ankündigungen, die ich machen muss? Würde mir jetzt zumindest nicht einfallen. Guckt euch den Avengers-Film an, große Empfehlung von mir. Vielleicht setzen wir uns, ich kann es nicht fest zusagen, vielleicht setzen wir uns nächste Woche nochmal Nachmittag hin und besprechen den. Ich kann es aber nicht versprechen. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns oder hören uns am nächsten Sonntag. Das müsste dann der 3. Mai sein, wenn mich nicht alles täuscht. Da spreche ich dann wieder in dieses Mikrofon. Und bis dahin, auf Wiedernöhr. Nerd soll auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktion ist für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnet.blogspot.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen. Das ist eigentlich unfassbar. Während ich hier aufgenommen habe, ist die ganze Zeit eine Hornisse um mich rumgeflogen. Also die fliegt jetzt hier an meinem Fenster rum. Ich weiß nicht, wie diese Viecher es immer wieder schaffen, in Wohnungen reinzukommen. Und ich glaube, jetzt ist es offiziell Frühling, wenn die Hornissen unterwegs sind. Jetzt fliegt sie gerade ans offene Fenster. Ne? Mal gucken. Jetzt ist sie da hinten am anderen Fenster. Und, Hornissen sind eigentlich ein bisschen intelligenter als Wespen. Wespen sind ja nur aggressiv. Hornissen sind eigentlich verhältnismäßig harmlos, sind halt nur extrem groß. Also die ist auch eine extrem große Hornisse gerade unterwegs. Das ist ein richtiges Monster, also im Vergleich zu einer Wespe. Und die macht ein Geräusch wie Hubschrauber, die sind also wirklich laut. Aber wie gesagt, solange ich sie nicht ärgere, ärgert die mich auch nicht zurück. Aber ja, wie gesagt, eine Hornisse jetzt schon zu sehen. Was haben wir heute für ein Datum? Was ist hier? 26. April? Ja, ich glaube, der Frühling ist angefangen. Schön.